Ja, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, danke für die Einladung erstmal vom Saera Verlag oder vom ISF und oder vom ISF. Ich bin gern gekommen. Mein Vortrag heißt Georg Elser, ein Terrorist? Fragezeichen. Er hat es geschafft. Seit dem 8. November 2011 steht in Berlin ein unübersehbares, von Leuchtdioden angestrahltes Denkmal für den Attentäter Johann Georg Elser. An dem Ort, wo Hitlers Reichskanzlei gestanden hatte, ragt sein Profil 17 Meter über den Himmel, in den Himmel, dezent integriert ins Straßenbild, aber doch geeignet, dem Betrachter Größe zu vermitteln. Lange Zeit hatte es nicht danach ausgesehen, dass Johann Georg Elser, der 1903 geboren und 1945 ermordet wurde, zum strahlenden Helden der deutschen Geschichte taugt. So ging man bis in die 1960er Jahre landläufig davon aus, dass der Hitler-Attentäter aus dem Schwäbischen bloß ein Werkzeug einer weit größeren Maschine gewesen war. Nach dem missglückten Bombenanschlag im Münchner Bürgerbräukeller am 8.11.1939 legten sich ganze Schichten von Verschwörungstheorien über die historischen Tatsachen. Die Nazi-Propaganda formte Elser umgehend nach dem Anschlag zum Agenten des britischen Geheimdienstes, der wiederum mit dem Dissidenten Nationalsozialisten Otto Strasser gemeinsame Sache gemacht haben soll. Diese Theorie ist beileibe keine Überraschung. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entwickelten sich inhaltlich entgegengesetzte Theorien, die die Alleintäterschaft von Elser bestritten. Die eine stammte vom britischen Agenten Sigismund Payne Best, der gleichzeitig Objekt der besagten antibritischen Verschwörungstheorie der Nazis war und zeitweise im gleichen KZ wie Elser einsaß. Best wiederum machte in seinen 1950 erschienenen Memoiren den schwäbischen Widerstandskämpfer zu einem Strohmann der Hitlerpropaganda. Elser hätte schon 1939 im KZ gesessen und wurde von den Nazis dort für eine spektakuläre Terrorinszenierung angeworben. Und diese Behauptung fand sich dann sogar noch bis in den 70er Jahren in historischen Werken. Als besonders perfid und hartnäckig stellte sich ein Gerücht des protestantischen Geistlichen Martin Niemöller heraus. Niemöller ging noch weiter und behauptete 1946, dass Georg Elser ein SS-Unterscharführer in Hitlers Diensten gewesen sei. In einer Rede vor der Göttinger Studentengemeinde gab er seine Urteilsbegründung zu Protokoll. Ich zitiere: Hiermit möchte ich deutlich machen, dass hinter dem Willen kein Ethos stand, auch nicht eine Null oder ein Nichts, sondern ganz einfach das, was man in der Menschheit einen verbrecherischen Willen nennt. Keine Seele, keine Verantwortung. Deshalb musste der Versuch scheitern. Zitat Ende. Das ist nur eine von vielen weiteren Variationen der Gerüchte, dass Elsers Widerstandshandlung eine fremdgesteuerte und damit keine authentische Widerstandshandlung gewesen sein soll. Niemöller, so möchte Niemöller wohl über Niemöller sagen, hatte im Gegensatz zu Johann Georg Elser Seele und Verantwortung. Jener hatte den Nationalsozialismus zunächst begrüßt, dann mit konstruktiver Kritik begleitet, bis er selbst 1937 im KZ Sachsenhausen interniert wurde. Das Verantwortungsgefühl des evangelischen Pfarrers ließ niemals nach, sodass er im September 1939 bei Kriegsausbruch aus dem KZ Sachsenhausen ein Gesuch an den Führer richtete, genau wie im Ersten Weltkrieg freiwillig als U-Boot-Kommandant fürs Vaterland zu kämpfen. Und in dieser Hinsicht sollte Niemöller, der auch dann noch auf seiner Verschwörungstheorie beharrte, als die Mutter von Georg Elser ihn mehrfach anflehte, keine weiteren Lügen über ihren Sohn zu verbreiten, Recht behalten. Georg Elser trachtete tatsächlich nicht danach, für das Dritte Reich Verantwortung zu übernehmen. Weil die Gedanken, die Ideologie und die Handlungen Elsers, die zu seiner Tat führten, aus seinen Verhältnissen entspringen, ist es zunächst notwendig, seine Lebensumstände zu beleuchten. Man muss sagen, dass biografische Darstellungen fast immer alles falsch machen. Entweder sie konstruieren den konkreten Menschen als Produkt seiner Sozialisation oder sie drohen, ihm ständig freie Entscheidungen treffen zu lassen, die er nicht hatte. Dieses Problem der Biografie liegt nicht in der literarischen Form, sondern in der Wirklichkeit begründet. Dies als vielleicht notwendige Vorbemerkung. Georg Elser wurde 1903 im württembergischen Hermaringen unehelich geboren. Er wuchs in Königsbronn als ältestes von 5 Kindern in einem protestantischen Elternhaus auf. Seine Mutter war eine pietistische Hausfrau, sein Vater ein trunksüchtiger Holzhändler. Er und seine Geschwister wurden genauso geschlagen wie seine Mutter. In diesem von patriarchaler Demütigung geprägten Elternhaus, in diesem verrütteten Verhältnis von Moral, seiner Mutter und Wirklichkeit, wuchs Georg Elser auf. Schon als Kind musste er harte, unentgeltliche Arbeit für den Holzhandel und die Landwirtschaft seiner Eltern verrichten. Zu seiner Schulzeit sagte er, Schläge gab es, soweit ich glaube, immer nur dann, wenn es notwendig war. Zitat Ende. Georg schloss mit 19 als Jahrgangsbester eine Schreinerlehre ab. Einige Jahre lang arbeitete er als Geselle in der näheren Umgebung und steuerte seinen Teil zum familiären Lebensunterhalt bei. Schon bald war er darin erfolgreicher als sein glückloser Vater und doch war Georg ihm unterworfen. Eine Demütigung für den jungen Mann, doch er rebellierte nicht. Seine Schwester Anna beschrieb ihrem Bruder folgendermaßen, Zitat, »Mein Bruder hatte einen etwas eigenen Charakter. Er war verschlossen und hat sich auch mit uns Geschwistern nie besonders abgegeben, sondern ist immer seine eigenen Wege gegangen. Er hat sehr solide gelebt, nicht geraucht und nicht getrunken. Mit seinen Schulkameraden kam er schon zusammen und er war bei ihnen auch allgemein beliebt. Mein Bruder war an und für sich ein gutmütiger Mensch, nur hat er nicht gleich mit jedem Freundschaft geschlossen und ist nicht aus sich herausgegangen. Er war sehr gescheit und war ein Bastler und Tüftler und hat sich mit Problemen befasst und diese gelöst, die ein anderer nie herausgebracht hätte. Zitat Ende. 1925, im Alter von 22 Jahren, befreite sich Elsa aus seiner familiären Klemme, indem er auf Wanderschaft ging. Er suchte dabei wie üblich immer einen Arbeitsplatz, der nicht allein gut bezahlt, sondern vor allem interessant und anspruchsvoll war und in dem ihn nicht Menschen reinreden, die weniger vom Fach verstanden als er. Elsa arbeitete sogar mit Verlust, um sich nicht nachsagen zu lassen, er hätte schlechte Arbeit abgeliefert. Am Bodensee angekommen, arbeitete er in der Flugzeugindustrie, dem Uhrenhandwerk und erwarb hier technische Fähigkeiten, die ihm für sein späteres Vorhaben unerlässlich sein würden. In seiner Freizeit musizierte er bei Gesellschaften, er ging in den Trachtenverein und tat auch sonst Dinge, die das spätere Urteil über den vermeintlichen Sonderling Elsa dementieren. Zu seiner Unabhängigkeit gehörten auch seine ersten sexuellen Erfahrungen, die er unter dem strengen Auge seiner frommen Mutter und der Enge der Dorfgemeinschaft kaum machen konnte. 1929 schwängerte er eine seiner Partnerinnen, doch wollte er das Kind nicht. Er musste Alimente zahlen, was er immer durch Schwarzarbeit vermied oder anderweitig verschleppte. Ein profanes Leben eines profanen Mannes. Elsa begann sich bis Ende der 1920er Jahre der politischen Linken anzunähern. Zuerst trat er dem linksorientierten Holzarbeiterverband bei und spätestens 1929 dem paramilitärischen Roten Frontkämpferbund. Das ist de facto ein Verband der KPD gewesen, der bewaffnet war. Gewiss verfügte der RFB in Konstanz nicht über ein relevantes Arsenal an Waffen und doch hatte sich Elsa entsprechend seiner praktischen Neigung dem Verband angeschlossen, der in seinen Augen am schlagkräftigsten der Interessen der Arbeiter annahm. Bis 1932 schlug sich Georg Elsa am Bodensee mit Gelegenheitsarbeiten durch. Er jobbte mal hier und mal da. Überall machte er sich mit seiner sorgfältigen und gründlichen Arbeit unentbehrlich. Das Einzige, was ihn immer wieder zur Erwerbslosigkeit zwang, war die Insolvenz seiner Auftraggeber. Als seine Ersparnisse vollständig aufgebraucht waren, musste er wieder gegen Kost und Logis Arbeiten verrichten und damit eine Lebensform annehmen, die er vorher ja verlassen hatte, als er für seine Eltern gegen Kost und Logis unbezahlt arbeitete. Bis er 1932 endlich gezwungen war, zu seiner Familie und damit in die kleinkarierten Verhältnisse nach Königsbronn zurückzukehren. Dort angekommen, hatte er neben seinem Handwerkerstolz nun auch die dezidierte politische Position mitgebracht, die er ohne Umschweife kundtat. Der Königsbronner Kommunist Josef Schnurr berichtete über Elsa, Zitat, ich traf ihn das erste Mal anlässlich einer Versammlung in Königsbronn im Jahre 1932. Er war damals in keiner Partei organisiert Wohl aber merkte ich sofort, dass er ein scharfer Nazi-Gegner war. Er war immer stark an einer Gewaltaktion gegen Hitler und seine Trabanten interessiert. Hitler selbst bezeichnete er immer als einen Zigeuner. Man dürfe ja nur sein Verbrechergesicht ansehen. Zitat Ende. Johann Georg Elser kam am Vorabend der Machtübertragung nach Königsbronn zurück. Von Alimenten geschröpft, aber mit dem Wunsch nach einem besseren Leben und folglich einem dezidierten Hass auf die Nazis. Wenn ich Ihnen hier mit gewisser Ausführlichkeit das Vorleben Georg Elsers bis 1933 erzähle, bedarf das der Rechtfertigung. Das Werk Elsers, um das es hier geht, ist ein Bombenattentat. Dazu braucht es zwei Elemente. Erstens eine feste Motivation oder auch Entschlossenheit und zweitens besondere technische Fertigkeit. Bombenanschläge gegen Hitler wurden einige versucht, doch sein Attentat war das wohl am konsequentesten durchgeplante und ausgeführte. Die Bombe genauso zu bauen, exakt den neuralgischen Punkt im Bürgerbräukeller auszuwählen, von dem aus die Bombe maximale Zerstörungskraft mit maximaler Präzision verband, ist das Werk eines bestimmten Autors. In diesem Werk liegt nichts Heldenhaftes oder Schillerndes. Aber in der Bombe lässt sich das originale Verdienst einer bestimmten Person erkennen. Deswegen ist es unerlässlich für das Verständnis des Attentats, die Prägungen und Elsers Umgang mit seinen Prägungen zu reflektieren. Elsers Biografie zeigt nämlich vor allem, dass er sich die meiste Zeit gar nicht aussuchen konnte, wie er sich entwickelt hat. Gleichwohl hatte er im Rahmen seiner bornierten Sozialisation einen eigenen moralischen Kompass entwickelt, und zwar gerade aus dem sehr tragischen Grund, dass er die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit in seinem Elternhaus erfahren musste. Seine frühe Verhärtung, die ihn zäh gemacht hatte, nutzte er auch dafür, die unmittelbare familiäre, demütigende Fremdbestimmung durch eine entbehrungsreiche Lohnabhängigkeit in der Ferne zu ersetzen. Er nutzte sie, um ein grenzensinnig und materiell erfülltes Leben zu erreichen. Elsa wollte das erreichen, was die Maxime des bürgerlichen Lebens ist. Niemanden Rechenschaft schuldig zu sein, außer sich selbst und auf eigene Rechnung zu handeln. Ein Leben und dabei sogar ein moralisch kohärentes Leben zu führen, ist schon in einer bürgerlichen Gesellschaft wie der Weimarer Republik eine Illusion. Immer wieder wird der Bezugsrahmen moralischen Handelns beschädigt. Immer wieder muss die Moral den Verhältnissen angepasst werden. Die bürgerliche Gesellschaftsformation und ihr Rechtssystem sind nämlich primär auf die Sicherstellung der Selbstverwertung des Werts, das Kapital, ausgerichtet. Die Hauptfunktion des Staates ist der Schutz des Eigentums, die Garantie der Vertragsverhältnisse zwischen formal freien und gleichen Subjekten. Damit geht aber auch eine Gleichgültigkeit des Staates gegenüber den Subjekten einher, der von seinen individuellen Eigenschaften absieht und nur an irgendeiner Arbeitskraft und irgendeiner Produktivität interessiert ist. Das ist die Grundlage für die Trennung von Recht und Moral. Die Gleichgültigkeit des Staates gegenüber der privaten Existenzweise der jeweiligen Arbeitskraftbehälter, ihren persönlichen Einstellungen und Werten, erzeugt also ein Minimum an politischer und persönlicher Freiheit, wie das Franz Neumann genannt hat. Und genau jenes anonyme, gleichgültige Prinzip der Verhältnisse war es, das Elsa die Flucht aus der Familie ermöglichte, wie es auch genau diese Verhältnisse waren, die nach 7 Jahren wieder in den Schoß der Familie zurückzwangen. Doch es war zumindest eine Chance, sich eine Illusion von Unabhängigkeit zu machen. Elsa hatte offensichtlich auch keinen besonderen Sinn für die spitzfindige Differenz zwischen innerer und äußerer Freiheit, keinen Sinn für eine sophistische Unterscheidung, mit der die Martin Niemöllers und Ernst Jüngers ihren irgendwie vielleicht Dissidentendienst am Dritten Reich verrichteten. Elsa wusste schon 1933, dass die nationalsozialistische Herrschaft Krieg bedeutete. Er wusste, dass ein junger Mann wie er im Zuge eines Krieges früher oder später zum Soldaten werden würde und damit nichts mehr von der sogenannten inneren Emigration oder der Freiheit des Christenmenschen übrig bleiben würde. Er ahnte angesichts der technischen Fortschritte der Rüstungstechnik, die er seit 1933 bei seiner Arbeit für den Flugzeugbau und die Rüstungsindustrie und so weiter erfahren hatte, dass der nächste Krieg noch effizienter, noch zerstörerischer sein würde. Elsa war nicht zu dem Äußersten bereit, was schon jede bürgerliche Staatlichkeit dem Bürger im Zweifel abverlangte. Das Bereitsein zur Aufopferung im Dienste des Staates, das Soldatentum, war nicht seine Sache. Doch gab es den Staat und den Dienst an ihm im Dritten Reich überhaupt noch im herkömmlichen Sinne? Die Zwangsapparate im Reich zerfaserten zusehends und das Dritte Reich wurde der Behemot, wie Franz Neumann die spontane Koalition totalitärer Banden nannte. An die Stelle der bürgerlichen Trennung von öffentlichem Recht und privater Moral trat das gesunde Volksempfinden. Gesundes Volksempfinden bedeutet ganz praktisch, dass der willkürliche Versuch unternommen wird, das Unbehagen an den Vermittlungen auszurotten. Dies ist der Prozess der Verschmelzung von Recht und Moral im Modus der Rassenhygiene. In dieser Hinsicht ist der nationalsozialistische Unstaat gleich dem, was Hegel in der Rechtsphilosophie als Gottesstaat begriffen hat. Zitat Hegel: Wenn man sich so ausdrückt, dem Frommen sei kein Gesetz gegeben, so ist dies weiter nichts als der Ausspruch jenes Fanatismus. Denn die Frömmigkeit, wo sie an die Stelle des Staates tritt, kann das Bestimmte nicht aushalten und zertrümmert es. Zitat Ende. Zu dieser Deutung passt das wohl auch am innigsten geliebte Wort von Adolf Hitler und der Nazi-Propaganda: fanatisch. Es wurde so ziemlich alles im Nationalsozialismus fanatisch betrieben. Also wer die Propaganda des Nationalsozialismus kennt, weiß, dass dieses Wort besonders häufig benutzt wurde. Georg Elser war der Fanatismus fremd. Und so erregte jener omnipräsente Fanatismus der Aufopferung, der schon im bürgerlichen Soldatentum angelegt war, im Dritten Reich erst recht seinen aufrichtigen Hass. Er verweigerte konsequent den Hitlergruß, was in seiner Heimat auch der örtlichen NSDAP-Ortsgruppenführung nicht verborgen geblieben war. Er spendete nicht für die NS-Sammlungsaktionen und wenn eine Hitlerrede im Radio übertragen wurde, verließ er sofort den Raum und hörte stattdessen ausländische Sender, um sich ein von der Nazi-Propaganda abweichendes Bild der Lage in Deutschland zu machen. Seine ganze Lebensführung im Dritten Reich war darauf kalibriert, den alltäglichen Fanatismus fernzubleiben, auszuweichen und seine Privatsphäre, seine Existenzweise vom Politischen fernzuhalten. Seine Lebensgefährtin Elsa Herlen, mit der er auch um die Zeit 37, 38, 39 zusammen war, sagte über Elsa, Zitat: Politisch hat er sich nie geäußert und sich überhaupt nicht dafür interessiert. Wenn ich selbst oder andere Personen in seiner Anwesenheit über die NSDAP schimpften, so war er in seinen Äußerungen immer sehr konsequent. Er sagte immer, man ist dafür oder man ist dagegen, aber Diskussionen liebte er nicht. Gelegentlich einer Sammlung, die von der SA für Uniformen durchgeführt wurde, äußerte ich über diese Art der Geldaufbringung mein Missfallen. Man muss sagen, es hat ein Journalist zitiert, falls man sich über diese Sprache wundert. Elsa sagte darauf nur, entweder du bist dafür und gibst etwas oder du bist dagegen, dann gibst du eben nichts. Zitat Ende. In den Gestapo-Verhören, die der Nachwelt überliefert sind, brachte Elsa 4 Argumente gegen den Nationalsozialismus vor. Zunächst kritisierte er das Regime als Feind der Arbeiterschaft. Er wies darauf hin, dass dieser seinen Arbeitsplatz nicht mehr frei wechseln konnte und er rechnete den Ermittlern ganz haarklein vor, wie sehr das Realeinkommen seit der Zeit des Nationalsozialismus gesunken war. Dieser Verlust der beruflichen Ehre war eine der stärksten Kränkungen, die der selbstbewusste Handwerker Georg Elser durch das Regime erfuhr. Es war geradezu eine persönliche Beleidigung für ihn, dass er seine hervorragenden Fähigkeiten nicht am gewinnbringendsten verkaufen konnte und sich stattdessen in eine Arbeitsfront einreihen musste. Und da kommt wieder ein Motiv zum Tragen, was auch schon vor erwähnt wurde. Er ließ sich nicht gerne ins Handwerk pfuschen, in sein Handwerk pfuschen von Leuten, die nicht so viel davon verstanden wie er. Ferner kritisierte er das Nazi-Regime als Feind der Familie und der religiösen Betätigung. Der Arbeiter, so Elsa, man muss jetzt sagen, ich zitiere hier Gestapo-Protokolle, das heißt, das, was Elsa sagt, ist vermittelt über die Beamten bzw. über die, also die Gestapo-Leute gesagt worden. Das heißt, wir haben hier zum Teil einen etwas gestelzten Duktus und man muss natürlich etwas quellenkritisch dran gehen, aber ich werde es trotzdem einfach vorlesen und wenn ich weitere Zitate anbringe, dann möge man das mit der Vorsicht genießen. Also, der Arbeiter, so Elsa, sei heute durch die HJ nicht mehr Herr seiner Kinder und auch in religiöser Hinsicht kann er sich nicht mehr so frei betätigen. Zitat Ende. Und damit geht er auf ein weiteres Element der Privatsphäre ein, nämlich die Familie, die zum einen natürlich die Menschen ausbildet, dass sie am Ende in ihre Arbeit tun, aber gleichzeitig natürlich bis dahin einen gewissen Puffer zwischen den Anforderungen des Marktes bilden. Und das ist diese Doppelfunktion der Familie, die hier aufgelöst wird durch die HJ und auch durch die Gebärmaschinenpolitik des Dritten Reiches. Und das letzte Motiv und das in der öffentlichen Wahrnehmung von Elsa wohl wichtigste, Zitat, ich war der Überzeugung, dass es bei dem Münchner Abkommen nicht bleibt, dass Deutschland anderen Ländern gegenüber noch weitere Forderungen stellen und sich andere Länder einverleiben wird, und dass deshalb ein Krieg unvermeidlich ist. Zitat Ende. Dies wird in der Regel als das pazifistische Motiv ausgegeben. Es will aber zu Elsas Persönlichkeit und seiner Ablehnung des Nationalsozialismus partout nicht passen, dass dieser hellsichtige, aber bescheidene Mann den gesamten Weltfrieden auf seine Schultern genommen hatte. Aber in der deutschen Elsa-Diskussion macht man den gerechten Tyrannenmord nicht unterhalb des Weltfriedens, sodass all die anderen persönlichen und profanen Motive des Bürgers Elsa weitestgehend entwertet werden. Georg Elsa wird in der moralphilosophischen Diskussion auch gerne Gefahrenabwehrer genannt. Gemeint wird die Gefahr des Weltkrieges. Und doch scheint es mir mehr als ausgemacht, dass Elsa den Krieg nur aus persönlichen oder primär aus persönlichen Gründen verhindern wollte. Es ging bei ihm um Arbeit, Familie, Religion, aber nicht um Vaterland, nicht um die Welt. Es ging um seine ganz privaten, persönlichen Belange. Der Chemnitzer Moralphilosoph Lothar Fritze roch sogleich das schändliche Privatmotiv und verurteilte ihn am 8.11.1999 in einem Artikel der Frankfurter Rundschau dafür, seine politische Beurteilungskompetenz überschritten zu haben. Denn ein Durchschnittsbürger hätte über so etwas wie Krieg nicht begründet mutmaßen können. Nun gibt aber das Recht in Elsas Zeit tatsächlich wenig her für die Legitimation eines Tyrannenmords, sei er nun pazifistisch motiviert oder nicht. Gesetze und Verfassung der Weimarer Republik sahen kein Widerstandsrecht vor. Und selbst wenn, hat ja Widerstandsrecht ohnehin den beträchtlichen Nachteil, dass man dieses Widerstandsrecht bei keinem Gericht einklagen und folglich immer auf eigene Rechnung Widerstand leisten muss, weil die ganze Last der Souveränität in die Person fährt, man mit seiner Tat geradezu zum Staat werden muss, zumindest für einen Moment. Die Einordnung des Attentats als nicht internationaler bewaffneter Konflikt führt auch nicht weit, denn hierfür wird der Konflikt zwischen Parteien vorausgesetzt, die etwa ein gewisses Gebiet kontrollieren und so weiter. Elsa war so gesehen kein Bürgerkrieger, sondern schottete sich vor seiner Tat von seinen Mitmenschen ab, konnte dementsprechend kein Territorium kontrollieren, wenn wir jetzt von seiner Wohnung mal absehen, oder eine konkurrierende Ordnung etablieren. Auch das internationale Recht hilft bei der Frage der Legitimität nicht weiter. Elsa hat sich das Recht angemaßt, zwischen Krieg und Frieden zu entscheiden, so viel ist klar. Aber in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und auch danach wird lediglich den Staaten zugesprochen, ihr Recht zum Krieg, das Jus ad bellum, auszuüben. Georg Elsa kann als Einzelperson aber keinen Staat und im Gegensatz zu den Verschwörern des 20. Juli auch keine Aussicht auf eine nachfolgende politische Ordnung repräsentieren. Die andere Überlegung wäre, Georg Elsa als einen frühen Akteur eines asymmetrischen Krieges zu sehen und ihn nach den Definitionen des Franz Wördermann zu definieren. Das ist so die griffigste und gleichzeitig die weitestgehendste Definition des Terrorismus und Guerilleros. Der Guerilla, ich zitiere, der Guerilla besetzt tendenziell den Raum um später das Denken gefangen zu nehmen. Der Terrorist besetzt das Denken, da er den Raum nicht nehmen kann. Ich wiederhole nochmal, der Guerilla besitzt tendenziell den Raum, um später das Denken gefangen zu nehmen. Der Terrorist besetzt das Denken, da er den Raum nicht nehmen kann. Zitat Ende. So gesehen ist Elsa kein Guerilla, weil er nie einen Raum nehmen konnte oder wollte. Dieser Definition zufolge wäre Georg Elsa jedoch ein Terrorist. Nimmt man die entsprechenden Definitionen ernst, und davon gibt es ja einige, meint Terrorismus im Großen und Ganzen die Ausübung von Gewalt gegen eine politische Ordnung zum Zwecke der Verunsicherung oder sogar Zerstörung dieser Ordnung. Und genau darum ging es, Georg Elsa. Die Wissenschaft hat festgestellt, Georg Elsa ist ein Terrorist. Und doch ist die ganze Debatte um Legitimität und um Terrorismus eine einzige Sackgasse, weil man mit ihr in Wirklichkeit nichts begründen, nichts legitimieren kann. Und selbst wenn man es geschafft hätte, die Legitimität rechtspositivistisch zugunsten Georg Elsers zu beantworten, es hätte ihm nichts genutzt, weder beim Bombenbau noch bei der Bewältigung seiner moralischen Probleme. Elsa wusste hingegen aus Erfahrung, dass die Transformation der ökonomischen und rechtlichen Rationalität im nationalsozialistischen Deutschland zu einem Produktionsverhältnis des Todes auch die Möglichkeit angefressen hatte, im herkömmlichen Sinne moralisch und rechtlich legitim zu handeln. Jegliche Opposition war genauso zerschlagen wie die Möglichkeit solidarischen Handelns. Jeder Mensch, den er auch nur über seine Absichten informiert hätte, wäre im Folterregime potenziell zum Tode verurteilt. Und darin bestand Elsas Einsamkeit. In seiner Einsamkeit und Verzweiflung blieb ihm nur noch die universelle Heilserwartung des Christentums. Das Beten war die einzige Gesprächsform geblieben, in der er unbefangen sprechen konnte. Zitat Elsa aus den Verhörprotokollen der Gestapo: Es spielt meines Erachtens keine Rolle, ob man dies in einer evangelischen oder katholischen Kirche tut, also das Beten. Ich gebe zu, dass diese häufigen Kirchenbesuche und dieses häufige Beten insofern mit meiner Tat, die mich innerlich beschäftigte, in Zusammenhang stand, als ich bestimmt nicht so viel gebetet hätte, wenn ich die Tat nicht vorbereitet bzw. geplant hätte. Es ist schon so, dass ich nach einem Gebet immer wieder etwas beruhigter war. Wenn ich gefragt werde, ob ich die von mir begangene Tat als Sünde im Sinne der protestantischen Lehre betrachte, so möchte ich sagen, im tieferen Sinne nein. Ich glaube an ein Weiterleben der Seele nach dem Tode und ich glaube auch, dass ich einmal in den Himmel kommen würde, wenn ich noch Gelegenheit gehabt hätte, durch mein ferneres Leben zu beweisen, dass ich Gutes wollte. Ich wollte ja durch meine Tat ein noch größeres Blutvergießen verhindern. Zitat Ende. So war das Christentum im Zeitalter des Unstaats der Statthalter einer berechenbaren sozialen Ordnung geworden und das Jenseits die Utopie, die das Diesseits nicht mehr versprechen konnte. Der Handwerker Johann Georg Elser sah die Nazi-Herrschaft gleichsam als ein technisches Problem seines Lebens an, das mit Gewalt zu lösen war. Sein handwerkliches Selbstbewusstsein, seine Zähigkeit und nicht zuletzt sein aus den Demütigungen des Regimes gespeister Hass trieben ihn an, das Problem des Dritten Reichs wie jedes beliebige andere theoretisch zu erfassen und praktisch zu lösen. Ich zitiere Elsa: Die von mir angestellten Betrachtungen zeitigten das Ergebnis, dass die Verhältnisse in Deutschland nur durch eine Beseitigung der augenblicklichen Führung geändert werden könnten. Unter der Führung verstand ich die Obersten. Ich meine damit Hitler, Göring und Goebbels. Durch meine Überlegungen kam ich zu der Überzeugung, dass durch die Beseitigung dieser drei Männer andere Männer an die Regierung kommen, die an das Ausland keine untragbaren Forderungen stellen, die kein fremdes Land einbeziehen wollen und die für eine Besserung der sozialen Verhältnisse der Arbeiterschaft Sorge tragen werden. Zitat Ende. Elsa wusste wie jeder Mensch im Dritten Reich, dass Adolf Hitler nicht nur eine Person, sondern gleichzeitig der libidinöse Fixpunkt der deutschen Volksgemeinschaft war. Schließlich waren zum Beispiel die Soldaten der Wehrmacht nicht auf ein funktionales Amt oder die Verfassung oder Gesetze und so weiter, sondern auf die Person Adolf Hitler vereidigt. Aus dieser Person floss der Führerwille, der die Apparatur des Unstaats in Gang setzte und in Gang hielt. Ohne ihn konnte auch der Gehorsam ohne Befehl nicht reibungslos funktionieren. Folglich hieß das für jeden militanten Nazi-Gegner, dass er mit seiner Kritik nicht nur abstrakte, repressive Verhältnisse, sondern mindestens einen konkreten Leib anzugreifen hatte. Gleichwohl wusste Elsa auch, dass der Nationalsozialismus etwas anderes war als eine klassische hierarchische Diktatur. Keine Militärjunta, die nur enthauptet werden musste, um die alte bürgerliche Ordnung wieder zu ihrem Recht kommen zu lassen. Zitat Elsa: Ich war davon überzeugt, dass der Nationalsozialismus die Macht in seinen Händen hatte und dass er diese nicht wieder hergeben werde. Ich war lediglich der Meinung, dass durch die Beseitigung der genannten drei Männer eine Mäßigung in der politischen Zielsetzung eintreten wird. An bestimmte Personen, die die Regierung übernehmen sollten, habe ich weder damals noch später gedacht. Im Zuge der Septemberkrise 1938, als mit dem Münchner Abkommen die Tschechoslowakei zerschlagen wurde, entschloss sich Elsa zum Handeln. Zitat: Der Gedanke der Beseitigung der Führung ließ mich damals nicht mehr zur Ruhe kommen und bereits im Herbst 1938, es war dies vor dem November 1938, hatte ich aufgrund der immer angestellten Betrachtungen den Entschluss gefasst, die Beseitigung der Führung selbst vorzunehmen. Ich dachte mir, dass dies nur möglich sein, wenn die Führung sich bei irgendeiner Kundgebung befindet. Aus der Tagespresse entnahm ich damals, dass die nächste Zusammenkunft, bei der auch die Führung teilnimmt, sich am 8. und 9. November 1938 in München im Bürgerbräukeller abspielt. Zitat Ende. Elsa ging also streng methodisch vor und fuhr am 8. November nach München. Umgehend nach Beendigung der von der NS-Führung besuchten Jubiläumsveranstaltung zum Hitlerputsch von 1923 schritt er durch den Bürgerbräukeller. Nach zwei Tagen des Grübelns identifizierte er eine Säule als Schwachpunkt der Statik im Raum. Um sich genügend Explosivmaterial zu verschaffen, heuerte er mehrere Monate in einem Steinbruch an und stahl bei jeder Gelegenheit einige Sprengkapseln. Auf dem Grundstück des Elternhauses machte er die ersten Sprengversuche. Immer wenn man ihn fragte, was er da trieb, sprach er von einer neuen Erfindung. Man glaubte ihn und fragte nicht länger. Für sein Vorhaben verließ er auch seine damalige Freundin. Zitat: Er hat mich an beiden Händen gefasst und dann hat er mich an sich gedrückt und gesagt: Elsa, wart auf mich, sei mir treu. Du bist das Einzige, was mich noch hält. Wart auf mich. Ich habe etwas vor. Ich kann es dir nicht sagen, aber es wird gut gehen und es ist notwendig. Dann habe er hemmungslos geschluchzt und sie an den Händen gefasst und kein Wort mehr sagen können und sei in den Zug gestiegen. Zitat Ende. Im August 1939 zog Elsa mit seinen letzten Ersparnissen nach München, richtete sich wie überall auch eine Werkstatt ein, diesmal zum Zwecke des Bombenbaus. Über zwei Monate lang ging er jeden Abend in den Bürgerbräukeller, aß und trank wie viele andere Gäste. Er versuchte zunächst durch Bestechung an einen Arbeitsplatz als Hausbursche zu gelangen. Der Versuch scheiterte. In der Zeit, da der Hitler-Stalin-Pakt geschlossen wurde, ließ er sich schon Nacht für Nacht in den Festsaal einschließen, um die Säule kniend auszuhöhlen. Und so ging das weiter, als der Krieg begann. Elsa verdeckte die Aushöhlung mit einer raffinierten, nicht sichtbaren Tür. Stundenlang döste er auf einem Stuhl, bis er sich morgens wieder unbemerkt entfernen konnte. Dieses Prozedere zog sich wochenlang. Alle technischen Probleme des Einbaus der Bombe mussten vorher zeichnerisch gelöst werden. Sie wurden gelöst. Elsa stellte seine Zeitbombe am 6. November scharf. Seine neurotische Prüfmanie, die seinen Ruf als exzellenter Handwerker begründet hatte, sorgte dafür, dass er alle relevanten Elemente der Bombe doppelt absicherte, also Uhren und so weiter. Die Prüfmanie sorgte auch dafür, dass er in der darauffolgenden Nacht noch einmal zum Bürgerbräukeller ging und den Mechanismus prüfte. Die Bombe detonierte zu der von Elsa vorgesehenen Zeit um 21.20 Uhr. Das Attentat misslang jedoch, da Hitler wegen des schlechten Wetters nicht mit dem Flugzeug, sondern mit der Reichsbahn zurück nach Berlin fahren musste. Auch der Führer musste sich an den Fahrplan halten. Er redete deshalb viel kürzer als sonst und verließ den Saal 13 Minuten vor der Explosion des Sprengsatzes. Die Höllenmaschine verwüstete den Saal, tötete 8 und verletzte 63 Besucher. Die schwere Saaldecke stürzte genau auf den Punkt, an dem Hitler 13 Minuten zuvor seine Hetzrede gegen Großbritannien beendigt hatte. Es hat keinen Sinn, sich auszumalen, welchen Verlauf die Geschichte genommen hätte, wenn sie geglückt wäre. Im Sinne Elsass geglückt wäre. Man mag sich nur vergegenwärtigen, was schon der gescheiterte Tyrannenmord ausgelöst hatte. Einen Tag später, am 9. November 1939, rächte sich die SS für das Attentat an den Juden des Lagers KZ Buchenwald. 21 Juden wurden im Steinbruch durch ein Exekutionskommando ermordet. Für alle Juden des Lagers folgten 3 Tage Essensentzug. Elsa selbst wurde eine halbe Stunde vor der Detonation per Zufall bei der Flucht über die Schweizer Grenze gefasst. Erst für einen Schmuggler gehalten und kurze Zeit später zum Hauptverdächtigen der Gestapo, zum Verhör nach München überstellt und so weiter. Dort entstanden jene Protokolle, in denen Elsas Motive niedergelegt sind und aus denen ich ja eben ausführlich zitiert habe. Etwa zur gleichen Zeit, am 22. November 1939, informierte die deutsche Presse über den inzwischen überführten Täter und stellte eine in Wirklichkeit nicht existierende Verbindung zum Venlo-Zwischenfall her, bei dem 2 britische Geheimdienstoffiziere an der niederländischen Grenze nach Deutschland entführt worden waren, darunter der erwähnte Sigismund Best, der die entsprechende Verschwörungstheorie aufgestellt hatte. Walter Schellenberg vom SD, also dem SS-Geheimdienst, wenn man so möchte, berichtet in seinen Memoiren, dass Hitler von Reinhard Heydrich verlangte, Zitat, ich möchte wissen, um was für einen Typ es sich bei diesem Elsa handelt. Man muss den Mann doch irgendwie klassifizieren können. Berichten Sie mir darüber. Im Übrigen wenden Sie alle Mittel an, um diesen Verbrecher zum Reden zu bringen. Lassen Sie ihn hypnotisieren, geben Sie ihm Drogen, machen Sie Gebrauch von allem, was unsere heutige Wissenschaft in dieser Richtung erprobt hat. Ich will wissen, wer die Anstifter sind. Ich will wissen, wer dahinter steckt. Zitat Ende. Ich hatte Ihnen in der Ankündigung versprochen, einige Fragen beantworten zu wollen, und so möchte ich Ihnen als Fazit, aber auch als Anregung für eine Diskussion folgende Antworten geben. Also die erste Frage ist, warum sich der Schutt aus Verschwörungstheorien erst mit der Entdeckung der Gestapo-Verhörprotokolle im Jahre 1964 abtragen ließ. In dem Zitat von Hitler steckt bereits die gesamte Erklärung. Nicht nur die Nazis wollten wissen, was für ein Typ Elsa ist und wie man ihn klassifizieren kann. Um das zu klären, wurde Elsa ausgiebig gefoltert, monatelang verhört und musste seine Höllenmaschine noch einmal für die Ermittler des SD neu bauen. Doch es gab keine Verschwörung, keine Hintermänner. Entgegen der offiziellen Verschwörungstheorie des Reichs kamen die deutschen Ermittler zum Ergebnis, dass der Urheber des Anschlags nur Johann Georg Elsass gewesen war. Die Sehnsucht nach Klassifizierung bzw. Domestizierung des Attentäters Georg Elsass hörte auch nach 1945 nicht auf. Diese Sehnsucht erklärt, warum die postnazistische Widerstandsforschung sich noch damit Verschwörungstheorien, wie den eingangs erwähnten, begnügte, wo man mit wenig Aufwand hätte ermitteln können, dass die erwähnten Aufschneider Best und Niemöller profane Räuberpistolen verbreiteten oder auch Lagerklatsch und so weiter. Die Möglichkeit der Alleintäterschaft wurde auch deshalb verdrängt, weil die Alleintäterschaft das schärfste Dementi dafür war, dass der kleine Mann im Reich doch nichts tun konnte. Die Resistenz und Alleintäterschaft Elsass bewies in actu die praktische Möglichkeit, dem Befehlsnotstand und dem Gehorsam ohne Befehl zu entgehen oder sich ihm zu entsetzen. Aber hier muss man einschränkend sagen, dass natürlich die ganzen Widerstandshandlungen, die Verweigerung des Hitlergrußes und so weiter, in diesem ländlichen Milieu geklappt hat, weil es eine bestimmte Konstellation gegeben hat und natürlich das Reich, das Dritte Reich sich dadurch ausgezeichnet hat, dass es eben keine verlässliche Möglichkeit gab zu ermitteln, was jetzt noch geht und was nicht. Aber er hatte eben auch die Fähigkeiten dazu, technischen Fähigkeiten dazu und hat sie konsequent weiterentwickelt. Die zweite Frage ist, wie die politische Gewalt des Einzelnen begründbar ist. Wie ich versucht habe darzulegen, gibt es kein Recht und keine Konvention, mit denen der Widerstand insofern legitimiert werden könnte, dass er die Last des tödlichen Risikos von Elsa hätte nehmen können. Zum Schluss blieb dem Attentäter als Fundament seines Gewissens einzig die Religion, der Seufzer der bedrängten Kreatur oder auch sein Gewissen. Elsa war ein radikaler Vereinzelung dazu verdammt, die gesamte Begründung seines tödlichen Anschlags aus seinen persönlichen Motiven zu bestimmen. All die posthume Anerkennung, die Elsa zum zum Briefmarkenmotiv, Straßennamen und so weiter gemacht hat, ist völlig wertlos. Die peinlichste Spiegelfechterei um Elsa ist wohl der Schulstreit darüber, ob Elsa Tradition als traditionsbildend gelten kann. Zum Glück ist er es nicht, weil die Tradition des Nationalsozialismus vorbei ist und damit auch die Grundlage, auf der Elsa gehandelt hat. Sein Widerstand zur Tradition zu erheben, müsste wohl bedeuten, den Nationalsozialismus als Versuchsanordnung wieder aufzurichten. Einen Mann zum Idol zu erheben, der nach 6 Jahren Folter und Ungewissheit am 9. April 1945 im KZ erschossen und im Krematorium verbrannt wurde, so etwas kann sich wohl nur ein deutscher Historiker ausdenken. Eine der Auswüchse der Traditionsbildung eines hoffentlich unwiederholbaren Desasters einer Person erzeugte auch den Georg-Elser-Preis, der zuletzt, letztes Jahr, an Dietrich Wagner ging, jenen Wutbürger gegen Stuttgart 21, der sich mehrfach gegen den harten Wasserwerferstrahl der Polizei zur Wehr setzte und dabei die Sehkraft auf einem Auge verlor. Und um die historisch geschmackssichere Wahl des Georg-Elser-Arbeitskreises zu unterstreichen, inszenierte dieser sich als Opfer des drittschlimmsten Verbrechens der Menschlichkeit dicht hinter dem Holocaust und der Niederschlagung des Arbeiteraufstands vom 17. Juni 1953. Die letzte Frage, die ich in meinem Ankündigungstext aufgeworfen hatte, war, warum die praktische Vernunft seit dem deutschen Vernichtungskrieg mit dem Pazifismus unvereinbar geworden ist. Nach einer landläufigen Definition bezeichnet der Pazifismus, Zitat, die Gesamtheit individueller und kollektiver Bestrebungen, eine Politik friedlicher, gewaltfreier, zwischenstaatlicher Konfliktaustragung zu propagieren und den Endzustand einer friedlich organisierten, auf Recht gegründeten Staaten- und Völkergemeinschaft zum Ziel zu haben, Zitat Ende. Nach dem Vernichtungskrieg, der in Auschwitz kumulierte, wird sich der Pazifismus nie wieder von dem Makel befreien können, vollständig versagt zu haben. Schon mit dem pazifistisch gesinnten Münchner Abkommen von 1938 bekräftigte er seine Sackgasse und Hilflosigkeit. Der Pazifismus, der den Frieden zwischen den Staaten meinte, konnte dem Unstaat schon 1938 nicht begegnen. Es nimmt nicht Wunder, dass es das Münchner Abkommen war, das Elsa zur Tat drängte. Gewiss, er wollte einen Krieg verhindern, doch war er gleichsam kein Pazifist, denn er wusste besser als die meisten, dass mit einem Umstaat kein Frieden zu machen war und dies auch keineswegs erstrebenswert. Er war vielmehr bereit, jegliche Friedfertigkeit und Bescheidenheit seiner Person für einen privaten Krieg gegen die Naziführung aufzugeben, um vielleicht irgendwann wieder friedfertig und bescheiden sein zu können. Und er war bereit, aus dem wohl höchsten Motiv zu töten, das es in seiner Lage gegeben hatte. Georg Georg Elser tötete, um nicht mit einem Mörder zusammenleben zu müssen, mit sich selbst. Danke fürs Zuhören.